Nordwestradio. Das Hörspiel. Guten Abend, willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Holger Rink. Heute Abend unsere Hörspiel-Neuproduktion des Monats April. Mittlere Aufrüstung von Andreas Renoldner. Der Autor lebt in Oberösterreich. Erfolgreich sind seine Radioarbeiten. Von verschiedenen Sendern wurden sie bereits mehrfach gespielt. In seinem neuesten Hörspiel entwirft Andreas Renoldner ein bizarres Zukunftsszenario. Jeder ist Sender und Empfänger. Die Augen der Menschen fungieren als Bildschirme. An Körpern montierte Schnittstellen sind in das große Netz angeschlossen. Die Hauptperson in dieser Science-Fiction-Komödie heißt Otto, gespielt von Peter Kämpfe. In weiteren Rollen die Schauspieler Jasper Vogt und Svenja Pages. Radio Bremen-Regisseur Hans-Helge Ott hat den Text norddeutsch eingerichtet und auch inszeniert. Das Essen. Das Essen. Das Essen. Stell das einfach ab da. Das Essen. Abstellen, habe ich gesagt. Vor die Tür. Das Essen. Sag mal, kannst du mich hören? Das Essen. Ich höre mich nicht. Das Essen. Das ist doch eine Nervensäge, du. Das Essen. Halt's Maul, ja? Das Essen. So, gib her. Das Essen. Ja, gib endlich her. Wenn Sie mich bitte anschauen würden. Das ist jetzt ein Iris-Test, oder was? Sie sind Otto Clausen. Was soll denn das, wenn du das schon weißt? Ihren rechten Zeigefinger bitte. Jetzt kommst du seit 2 Jahren und kennst mich immer noch nicht, oder was? Danke. Trampel, du. Essen. Mittlere Aufrüstung. Essen. Ein Hörspiel von Andreas Renoldner. Was gibt's? Das Essen. Sieht ja widerlich aus. Ja, das ist auch widerlich. Wie das riecht. Das riecht wie immer. Mann, warum muss das bloß so sein? Hast du nichts auf der Seite? Morgen wieder. Morgen putze ich bei Hennigs. Du weißt schon. Ach, dieser Software-Heini, oder? Vielleicht hat er noch ein paar Äpfel. Mahlzeit. Aber Kaffee ist da. Ja? Hast du auch diesen grünen Brei? Was ist? Du, ich rede nicht mit dir. Wieso redest du nicht mit mir? Ich meine nicht dich, ich meine Bärbel. Wir müssen was unternehmen. Ja, allerdings. Mit wem redest du? Das Telefon. Was ist damit? Wer ist es? Ich rede nicht mit dir. Was ist los? Ich telefoniere. Könntest du freundlicherweise... Wie soll ich wissen, dass du telefonierst? Also, Jens, was los? Wir sitzen gerade beim Essen, grüner Brei. Eben. Jeden Tag grüner Brei. Das Sozialmenü ist echt eine Frechheit. Mein Kontostand auch. Ich guck gar nicht hin. Ich weiß nicht, wie man den ausschalten kann. Der steht die ganze Zeit im linken Auge rechts unten... Halt! Was ist? Jetzt ist er gesunken. Warte. Tatsächlich, Menü steht da. Und dann die Abbuchung. 1,12 Euro. Jetzt bin ich auf minus 2334. Vergiss es. Ja, aber bei 2,5 ist Ende mit allem. Vergiss es. Doch diese verdammte Aufrüstung. Und ich, Idiot, hab da die ganze Abfindung reingesteckt. Genau das werden wir nutzen. Mein Kontostand? Ach, die Infrarotkamera über deinem Ohr. Soll ich jetzt spionieren, oder was? Hasen. Das geht jetzt gerade nicht. Ach, nicht, was du denkst. Echte Hasen mit Fell. Wieso das denn? Also, pass auf. Aus! Was aus? Der Kontostand. Das Minus ist schon wieder gewachsen. Telefongebühr steht da. Leg auf. Ich hab doch gar nicht angerufen. Du zahlst mit, wenn ich eine anrufe. Ja, dann leg jetzt bitte auf. Du treibst mich in den Ruin. Vergiss es einfach. Der Kontostand. Auflegen, sofort jetzt. Wenn du mit mir reden willst, dann komm doch einfach rüber. Wir treffen uns beim Bismarck, ey. Ich hasse Bier aus dem Automaten. Früher war da wenigstens noch eine Kellnerin. Also gut, ich komm zu dir. Danke. In einer Stunde? Leg jetzt auf. Ja, sofort. Ja, ja. Was ist mit dieser Kellnerin? Jetzt leg endlich auf. Ich finde den Knopf nicht. Am Ellbogen, innen. Jetzt mach. Ah, na endlich. Was ist mit dieser Kellnerin? Was will Jens? Keine Ahnung, irgendwas mit Hasen. Das ist doch echt das Letzte. Beim Bismarck-Eck, da gibt's doch bloß noch Automaten. Da ist doch nicht mal ein Foto von der Kellnerin. Ich kenne doch deinen Freund Jens. Der kommt rüber. Wir können ihn zum Essen einladen. Vielleicht schmeckt ihm ja das grüne Schlabberzeug. Kannst du vielleicht einen Kaffee kochen? Newsroom. Halt's Maul. Sag mal, bist du verrückt geworden? Nee, ich rede mit ihr. Mit der Kellnerin? Newsroom. Mit dieser verdammten Stimme im Kopf. Newsroom. Was ist los? Newsroom. Ich muss ins Nachrichtenstudio. Was ist los? Ja, keine Ahnung. Noch 60 Sekunden. Ich komm ja schon, verdammt nochmal. Na, geh schon hin. Ich bin ja schon da. Ach, wenn ich das alles vorher gewusst hätte. So kümmerst du dich wenigstens darum, was in der Welt los ist. Noch 50 Information ist erste Bürgerpflicht. Pff, wieso du diesen Schwachsinn glaubst du? Außerdem ist das eine Sauerei. Was? Dass man das nur abstellen kann, wenn das Konto im Plus ist. Du hast unbedingt eine mittlere... Ja, weil man das nicht abschalten kann, verdammt. Du hast doch den Knopf am Ellenbogen. Nee, der Newsroom, der funktioniert sogar, wenn der Strom im Akku nicht mehr zum Telefonieren reicht. Was ist jetzt? Jetzt geht das gleich los. Noch 10 Sekunden. Das hat mir der Verkäufer nicht gesagt. Der hat doch bloß seine Litanei runtergelassen. Gigabyte und RAM und all so ein Zeug und verstehst du kein Wort. Wenn du einem Verkäufer glaubst, obwohl du ihn nicht verstehst. So, jetzt geht los. Unabhängige Wissenschaftler haben jetzt den unumkehrbaren Vormarsch der Natur bestätigt. Die Rückkehr der heimischen Wildtiere wie Rehe, Igel und Hasen in die Außenbezirke unserer Städte ist auch ein Beweis für die Erholung der Pflanzenwelt, die diesen Tieren die Nahrungsgrundlage bietet. Die vernetzte Gesellschaft hat durch die hohe Anschlussrate von über 90% der Bevölkerung beste Auswirkungen auf unsere Umwelt. Verkehrsstillstand auf verstopften Straßen ist nunmehr ein Kapitel einer düsteren Vergangenheit. Die Zahl der Kraftfahrzeuge im Privatbesitz ist in der westlichen Welt auf ein Fahrzeug pro 1000 Einwohner gesunken. Eine direkte Folge wird mit jüngsten Messungen bestätigt. Der Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre ist seit 3 Jahren stabil. Der drohende Untergang scheint durch menschliche Erfindungsgabe in letzter Sekunde abgewendet worden zu sein. Ja, ist doch super. Was siehst du? Grüne Wälder, ein Reh auf einer Wiese. Eine Tiersendung? Ja, was? Reklame. Wofür? Für die Aufrüstung. Halt das Maul! Was ist jetzt schon wieder? Ich soll bestätigen. Dann mach es endlich. Aber der Pfeil bewegt sich nicht. Das will ich, ja, verdammt nochmal. Ist wieder was kaputt. Der Pfeil, der soll dem Auge folgen, das macht der aber nicht. Und wenn du einfach abschaltest. So, jetzt ist Ruhe. Ist das jetzt kaputt? Was weiß ich denn, Technik-Scheiß. Also jedenfalls wollte ich sagen... So, Schande, jetzt haben die schon zweimal die Verbindung mit den Augenmuskeln kontrolliert. Das geht auf Garantie. Ja, deswegen muss ich trotzdem hingehen und warten. Das Schlimmste da, das sind die Geschichten, die du dir von den anderen anhören musst. Du glaubst ja gar nicht, was an so einer Aufrüstung alles defekt sein kann. Einer, der hat einen Astigmatismus und jetzt klickt er immer daneben. Die schaffen das nicht, den Pfeil richtig zu platzieren. Isst du noch? Bestimmt nicht. Was soll denn das jetzt? Ich schmeiß das Zeug aus dem Fenster. Das gehört ins Klo. Ja, und dann kassieren sie wieder Kanalgebühr. Nix da. Der grüne Pams, der fliegt jetzt raus. Da rennen ja genug Tiere rum, die Hunger haben. Und welches Tier soll das Zeug doch... Schnecken, Aas, Käfer, was weiß ich denn? Wenn sie das vorm Fenster finden, werden wir für 2 Tage gesperrt. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie mich das freuen würde. Klasse, verhungern wir eben. Ach Quatsch, Bärbel. Gehst du eben putzen? Warum gehst du nicht putzen? Putzfrauen werden gesucht. Ja, ich bin keine Frau. Du weißt genau, wie viel man mit Putzen verdienen kann. Ich bin Schlosser, Facharbeiter, Monteur für Telefonsender. Für Putzen bin ich völlig überqualifiziert. Wenn ich da erstmal mit anfange, dann habe ich den Job am Hals und komme aus dem Dreck nicht mehr raus. Na, danke. Aber ich soll putzen gehen. Wenn du Kaffee und Äpfel und was weiß ich, was sonst noch alles haben willst, dann musst du eben putzen. Du willst doch was anderes zum Essen haben. Ich will vor allen Dingen, dass mein Konto nicht immer tiefer ins Minus rutscht. Dann musst du putzen. Och, Bärbel, bitte. Hör jetzt auf. Und was ist mit diesen tollen Möglichkeiten mit der mittleren Aufrüstung, von denen du immer geredet hast? Tja, das war wohl nix. Du hast gesagt, da gibt es so Netttrainer. Das kostet 38 Cent die Sekunde. Die erste Minute, die ist gratis, aber da erfährst du auch gar nichts. Nicht den kleinsten Tipp. Danach? Was weiß ich, ob der überhaupt einen brauchbaren Tipp auf Lager hat, außer dem einfach selbst Nettrainer zu werden und für 38 Cent die Sekunde andere Ratlose zu beraten. Und was gibt es noch im Netz? Arbeitslose. Lass dich wenigstens zum Programmierer ausbilden. In meinem Alter? Die lachen sich doch kaputt. Also putzen. Früher ist das alles besser gewesen. Hier haben sie jede Menge Leute gebraucht, um die Sendemasten aufzustellen. Und damals sind auch noch Bagger durch die Gegend gefahren und Betonmischwagen und Lastwagen mit den Stahlgerüsten. Also es gibt nicht viele, die in 20 Meter Höhe auf einem Stahlgerüst rumturnen wollen, trotz Gefahrenzulage. Ist vorbei, Otto. Ja, ist vorbei. Das sagst du so einfach. Es gibt offene Stellen. Ja, Computerfachleute, Zusteller. Zusteller? Warum bewirbst du dich nicht? Ach, sag mal, Treppenraufschlepper muss das doch wohl heißen. Kartons mit Bierdosen und ganze Wohnungseinrichtungen. Manchmal tragen die sogar eine Kiste mit Tiefkühlware rein und einen Sarg wieder raus. Du kannst doch vielleicht die Sozialmenüs austeilen. Weißt du, wie viele sich da bewerben? Außerdem hast du das den ganzen Tag mit Sozialhilfeempfängern zu tun. Ja, und? Ja, sowas bin ich ja nur wohl selber. Du bist einfach faul geworden. Bloß auf dem Sofa liegen und durch die Eiger Nordwand klettern, ohne den Hintern hochzukriegen. Das Programm, das startet ja gar nicht, wenn das Konto im Minus ist. Was machst du dann, wenn du auf der Couch liegst? Shoppen. Da zahlen die Händler die Telefongebühr, damit wenigstens irgendwer in den Laden kommt. Stundenlang shoppen. Ja, was willst du denn sonst machen den ganzen Tag? Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie froh ich bin, dass ich mich nicht hab aufrissen lassen. Der Schnitt war nicht so schlimm. Der Schnitt? Einer am Bauch, einer am Unterarm, einer am Kopf? Ja, der ist ja nur wegen der Kamera so groß. Du benutzt die ja gar nicht. Ja, bei der Leasinggebühr. Eine Sekunde aus dem Fenster gucken. Weißt du, was das kostet? Geh spazieren. Nee, ich leg mich hin. Akkus aufladen. Blödsinnig rumsurfen. Ich will gar nicht wissen, was du dir da alles anguckst. Wie jetzt? Ich guck mir gar nichts an. Das ist sowieso viel zu teuer. Wer weiß, in was für Geschäften du dich rumtreibst. Ich guck mir gar nichts an. Wann kommt Jens? Halbe Stunde. Dann musst du den Kaffee selber machen. Ich gehe jetzt zu Winkel. Ja. Ach, jetzt geht er schon wieder los. Was? Sozialamt. Sozialamt. Ich komme ja schon. Sozialamt. Soll ich dann die Tür absperren? Ja. Sozialamt. Ja, verdammt nochmal. Sozialamt. Schönen Nachmittag. Sozialamt. Ich gehe dann putzen. Sozialamt. Und Geld verdient. Ja, mein Pfeil spinnt. Schalt einfach ab. Ja, aber ich brauchte das Geld. Ah, jetzt geht er. Die freien Stellen. Ich bin Schlosser und Monteur für Sendemasten. Ein Programmierer wird gesucht in Lüneburg. Ein Programmierer wird gesucht in Uelzen. Nein. Ein Zusteller wird gesucht in Hamburg. Ich bin Schlosser. Ein Programmierer wird gesucht. Ich kapiere das nicht. Ich bin kein Programmierer und kein Zusteller. Ein Softwareentwickler wird gesucht. Nein. In Hamburg-Wandsbek. Ein Elektrotechniker wird gesucht. In Quickborn. Ein Zusteller wird gesucht. In Hamburg. Ich schalte das ab. Ich schalte das jetzt sofort ab. Ein Softwareentwickler wird gesucht. In Hallo, Otto. Hallo. Was treibst du? Ein Sozialamt. Übliche Quälerei, was? Sie lassen mich jede offene Stelle mit Nein anklicken. Nein. Einzeln. Ich einfach leiser. Fit den Knopf nicht. Ein Software. Muss mit dem linken Auge zweimal klicken. Doppelklicken. In Glückstadt. Und jetzt? Im Menü geht's auf Systemsteuerung. Ein Techniker wird gesucht. Und jetzt? Hochholz. Ja, da muss irgendwo Lautstärke stehen. Find ein ich nicht. Softwareentwickler wird gesucht in Ach, Elmshorn. Da. Und? Ein Und? Programmierer wird gesucht. Ganz weg geht es nicht. Hamburg Da bist du jetzt beschäftigt. Ja. Komme ich eben später. Ich hasse das alles, du. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie mir das... Das geht vorbei. Wenn wir das gewusst hätten, wozu die Sendemasten mal gebraucht werden. Boah. Dafür haben wir gut verdient. Tja. Und ich, Idiot, steck das ganze Geld in die mittlere Aufrüstung. Eine kleine hättest du ja auch getan. Dann hättest du jetzt keine Infrarotkamera. Nimm sie, Mann, hat Bärbel gesagt. Nimm sie, Mann, bloß, wenn man Einbrecher ums Haus schleicht. Die werden wir schon noch gebrauchen können. Gibt doch gar keine Einbrecher mehr. Liegen wir alle auf der Couch und surfen. Hör zu. Ich will nicht zuhören. Mechatroniker, Softwareentwickler, ich kann den ganzen Scheiß nicht mehr hören. Du sollst mir zuhören. Wenn diese verdammte Stimme pausenlos quatscht... Und ich muss dauernd anklicken, verstehst du das? Alle 3 Sekunden einmal klicken und wenn ich das nicht mache, krieg ich kein Geld. Vergiss das Geld, wir brauchen kein Geld. Außerdem streichen die mir das Sozialmenü. Das brauchen wir auch nicht mehr. Ich brauch Geld und sonst gar nichts. Dann mach doch irgendwas. Oh, aber mach doch irgendwas, was denn? Ein Internetshop. Du bist witzig. Was soll ich verkaufen? Alles. Wenn jemand bei dir kauft, bestellst du beim Produzenten und schlägst ein paar Prozente auf. Wer kauft denn bei mir? Machen doch alle so. Wenn du eine schöne Homepage hast. Ach, da kenne ich mich nicht mehr auf. Was machst du denn den ganzen Tag? In Filmen mitspielen? Puh, kann ich mir doch auch nicht leisten. Mach eine Sex-Hotline. Was? Ja, das ist am einfachsten. Und die brauchst spukt du. Ein paar Sprüche hast du doch sicher auf Lager. Reifer Casanova für wilde Stunden, oder was? Du hast Begabung. Ich bin Schlosser und Monteur für Handymasten. Sowas wird nicht mehr gebraucht. Was ist mit Bärbel? Die hat doch eine super Stimme für eine Sex-Hotline. Komm wieder auf, die reißt mir die Ohren ab. Da! Ach du Schande. Was denn jetzt schon wieder? Der Kontostand, Telefongebühr steht da. Komm, leg auf. Ja, sofort. Wenn du mit mir reden willst, dann musst du eben kommen. Naja, ist gut. Ja, bis nachher. Ein Programm. Ich habe ganz vergessen, dass die Winters auf morgen verschoben haben. Die sind heute nicht da. Ist mir egal, ich muss anklicken. Weißt du, wo die sind? Nee, woher soll ich das wissen? Eine Woche Karibik. Das ist mir scheißegal. Und weißt du, warum die sich das leisten können? Nee, weiß ich nicht. Ich muss anklicken. Programmierer, nein. Weil er sich hat umschulen lassen. Zusteller, nein. Softwareentwickler. Softwareentwickler, nein. Doch, er ist Softwareentwickler. Den Kurs hat das Arbeitsamt bezahlt. Ich rede doch gar nicht mit dir. Wenn du bloß ein bisschen Interesse für die Welt hättest. Ich bin Schlosser. Ich bin Monteur für Handymasten. Sowas braucht keiner. Aber was anderes kann ich nicht. Bestörrisch wie ein Esel. Programmierer, nein. Was will Jens eigentlich machen? Beim Bismarck-Eckbier trinken. Mechatroniker, nein. Wir könnten auch in die Karibik. Aber nicht mit meinem Kontostand. Wenn du putzen würdest, könnten wir sogar 3 Wochen in die Karibik. Webdesigner, nein. Wie lange dauert das noch? Zu lange. Und dann kommt Jens. Der sitzt beim Bismarck-Eck. Bier trinken. Aus dem Automaten. Woher hat er das Geld? Seine Frau putzt. Siehst du? Was? Vergiss es. Jetzt bin ich durch. Zum nächsten Schalter, bitte. Zum nächsten Schalter, bitte. Ja, ich gehe schon. Zum nächsten Schalter, bitte. Mein verblödeter Pfeil hängt. Zum nächsten Schalter, bitte. Ich würde dieses Ding kaputt hauen, wenn das nicht eingebaut wäre. Zum nächsten Schalter, bitte. Ach, na endlich. Bitte warte. Wenn ich euch mal erwische, du. Bitte warte. Und stellt diese verdammte Musik ab. Hör auf zu brüllen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie einem das auf die Nerven geht. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Und dazu diese verdammte Musik. Das ist Folter, ist das. Das machen die mit Absicht. Nach einem halben Jahr nimmst du jede Arbeit. Den letzten Dreck nimmst du an, nur damit du das nicht mehr hören musst. Wenn du nicht putzen gehen willst. Halt's Maul! Wie redest du mit mir? Bärbel, ich rede mit der im Kopf. Mit dir ist es nicht mehr auszuhalten. Diese Stimmen im Kopf, die du nicht abschalten kannst. Bitte warten. Das ist das Schlimmste. Du hast dich aufrüsten lassen. Ich wette, das gibt überhaupt kein Sozialamt mehr. Du kannst einfach nirgendwo mehr hingehen und mit dem Bleistift Formulare ausfüllen, weil alle aufgerüstet sind. Das Sozialamt spart beim Papier und ich muss fürs Telefonieren zahlen. Ich bin nicht aufgerüstet. Ja, darum musst du ja auch putzen gehen. Aber meinen Kaffee trinken, meine Äpfel essen. Bananen wären auch mal gut. Was noch, der Herr? Halt endlich das Maul! Wenn das so weitergeht, kannst du mich vergessen. Ich rede doch nicht mit dir. Und warum redest du nicht mit mir? Weil ich mich beim Sozialamt anstellen muss. Ich arbeite. Musst du beim Arbeiten brüllen? Ja. Lange halte ich das nicht mehr aus. Ich auch nicht. Sie können jetzt den ausgefüllten Bogen abgeben. Blöde Kuh, warum denn nicht gleich? Gut, dann gehe ich jetzt. Bärbel, bitte, ich rede doch gar nicht mit dir. Ich gehe spazieren. Draußen ist schönes Wetter. Nicht qualifiziert. Oh, leck mich doch! Wir legen Ihnen nahe, Bärbel? Das Umschulungsprogramm Bärbel? In Anspruch zu nehmen. Bist du weg? Sollten oh Mensch, Sie Bärbel, sich ich habe doch gar nicht mit dir geredet. Nicht dazu entscheiden, wird die Sozialhilfe um 30% gekürzt. 30? Ihre Anmeldung können Sie. Seid ihr verrückt geworden? 30%? Unter der jetzt 30? Davon kann man nicht leben! Hallo? Hallo? Verbrecher seid ihr, Verbrecher! Wer ist da? Ja, ich komm ja schon. Tja. Ach, tja, komm rein. Meine Monatsüberweisung. Was? Ist gerade reingekommen. Noch minus 1600. Jetzt minus 1900. Warte mal, da steht... Einziehungsauftrag Internetgebühren. Du treibst dich zu viel auf den einschlägigen Seiten rum. Ach Quatsch, die riechen das, wenn ich bei der Bank wieder Kredit hab. Lauter Verbrecher sind das, alles Verbrecher. Nackte Hasen angucken ist teuer. Oder hast du im Film mitgespielt? Oh, als Maul, ja. Vergiss es einfach. Ich hab den Kontostand ununterbrochen im linken Auge. Guck nicht hin. Ich kann nicht hingucken. Komm lieber mal mit. Zum Bismarck-Eck. Zum Fenster. Und? Na? Was siehst du? Bärbel beim Blumenpflücken. Wo? Da drüben an der Kreuzung. Und was ist da? Ein Reh. Und da, das kleine Braune unterm Busch? Ein Hundehaufen. Das ist ein Hase. Und auf dem Baum sitzt ein Eichhörnchen. Und dort drüben auf dem ehemaligen Parkplatz der ehemaligen Geschirrgroßhandlung? Was meinst du denn? Die fünf braunen Flecken? Der Hasen. Ja, siehst du? Was sehe ich? Was ich dir erklären will. Wie jetzt? Stell dich doch nicht so blöd an. Wenn du durch das Sozialamt gegangen bist, dann weißt du auch nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Hasen. Überall Hasen. Ja, und? Fangen, verstehst du? Wir werden Hasen fangen. Du wirst ihn nachrennen. Pass auf. Oh! Hä? Du lieber Himmel. Was hast du denn? So. Siehst du das nicht? Wo, was? Der Eisbecher. So groß wie ein Baum. Ach, die haben dir eine Werbung ins Hirn geschickt. Einfach anklicken. Und schon kommt unser Tiefkühlservice ins Haus. Oh, ich will, dass der verschwindet. Du musst dich in die Liste eintragen. Welche Liste? Werbeabwehr. Kostet nur 100 Euro. Was? 100 Euro und du hast Ruhe. Wieso muss ich zahlen? Zahl einfach. Es sind ja nur Zahlen. Hat mit Geld gar nichts zu tun. Virtuelles Geld, verstehst du? Was? Wann hast du zum letzten Mal eine Münze gesehen? Gestern beim Bismarck-Eck, da habe ich die in den Automaten geschmissen. Oh, jetzt ist sie weg. Ja. Bärbel sagt, ich soll putzen gehen. Guck lieber aus dem Fenster. Da. Da rennen drei Hasen auf der Überholspur. Und wie willst du die fangen? Mit deiner Kamera. Wie mit meiner Kamera? Ich habe da ein altes Tennisnetz organisiert. Das spannen wir drüben auf dem Parkplatz wie ein Trichter, verstehst du? Nee. In der Dämmerung sitzen da drüben 100 Viecher. Wir treiben sie ins Netz und schnapp. Du meinst, ich kann die mit der Infrarotkamera sehen? Genau. Und dann gibt's Hasenragout, ja, und Hasenbraten. Ja. Vielleicht erwischen wir sogar ein Reh. Oh, versuchen können wir das ja. Abgemacht? Ja, abgemacht. Dann hole ich das Netz. Und ich lege mich auf die Couch. Die Kamera braucht viel Strom. Bis dann. Das wird aber ein teurer Braten. Wieso? Das ist ein Leasinggerät. Die Sekunde Kameranutzung kostet 10 Cent. Du musst sie ja nicht lange benutzen, nur zum Zupacken. Na, hoffentlich. Ich gebe nachher ein Bier aus. Lieber will mir ein Eis. Oh, so ein richtiger, riesiger Eisbecher in einem kühlen Eissalon. Ach Gott, über diese Werbung. Ein Eisbecher, so groß wie ein Haus. Eissalon kann ich mir nicht leisten. Oh. Außerdem sitzen da nur diese blasierten Programmierer und Computertechniker rum. Mit denen haben arbeitslose Monteure nichts zu tun. Ich schwöre dir, ich habe sogar geschmeckt, wie gut das Eis ist. Cremig. Hör und jetzt rund. Mal auf. Und ein Bier aus dem Automaten interessiert mich nicht. Machst du jetzt mit oder nicht? Hilfe! Was ist denn? Hallo? Ein Fuchs rennt mir nach. Eine Tollwut. Wie soll ich das wissen? Fuchs schmeckt nicht. Ich würde lieber in den zweiten Stock ziehen. Da ist was frei geworden. Ja, und denn die Treppen jeden Tag. Überall sind irgendwelche Viecher. Die kommen bald zum Fenster rein. Wir schrauben Gitter an. Was hältst du davon? Wieder mal im Freien arbeiten. Wenigstens auf einer Leiter stehen. Also mich stören bloß die Igel, wenn die sich gegen die Haustür drücken. Guckst du bitte, ob der Fuchs noch da ist? So eine Pelzmütze wäre auch nicht verkehrt. Willst du den etwa auch noch fangen, oder? Ein Wäschekorb, ja. Hast du sowas? Und wenn er Tollwut hat? Ach was, der ist doch bestimmt schon weg. Siehst du, er ist nichts zu sehen. Man traut sich gar nicht mehr aus dem Haus. Wir werden die Situation nutzen. Hasenbraten, Bärbel. Hm. Was hast du dazu? Wenn du ihm das Fell über die Ohren ziehst. Das machen wir, klar. Ja, wie wollt ihr... Wir treiben sie in ein Netz, wenn es dunkel wird. Wollt ihr die mit bloßen Händen fangen? Mhm. Und wenn sie im Netz zappeln? So, ich gehe jetzt und hole das Netz. Am besten, wir bauen das alles auf, solange es noch hell ist. Okay, bis nachher. Tschüss. Tschüss, Jens. Ich hab mir das alles nochmal überlegt. Was alles? Das mit dir und mir. Was mit dir und mir? Du liegst bloß noch auf der Couch, rennst auf eingebildeten Langlaufskiern zum Südpol. Komm, ich hab doch schon gesagt, dass das Programm überhaupt nicht mehr startet bei meinem Kontostand. Oder du gehst stundenlang shoppen oder was weiß ich, was du tust. Statt dass du mal mit mir redest oder sonst was. Ich hab keine Arbeit, verdammt nochmal. Da ist einem nicht nach Reden oder Spazieren gehen oder sonst was. Außerdem sind mir viel zu viele Tiere da draußen. Und wenn du mit mir redest, schreist du. Ich hab telefoniert und nicht geschrien. Du müsstest bloß mal ein bisschen putzen. Ja. 4 Stunden am Tag reichen und wir machen uns ein schönes Leben. Fahren in die Karibik. Sag mal, warum willst du unbedingt, dass ich putze? Ich will, dass du mit mir normal redest. Hallo Otto, hast du einen Hammer? Was? Wozu? Wozu? Ich rede nicht mit dir. Doch, jetzt reicht's mir wirklich. Ich rede mit Jens am Telefon. Wie soll ich das wissen? Hast du einen Hammer? Ja, na klar habe ich einen Hammer. Jetzt leg endlich auf. Was ist denn los mit dir? Probleme habe ich. Der Rest später. Hauptsache, du bist hier mit Jens einig. Ich bin mir mit Jens überhaupt nicht einig. Überleg dir, wie du dich mir gegenüber benimmst. Hab ich schon. Und? Was und? Was ist dabei rausgekommen? Soll aber schon rauskommen. Also, ich gebe dir 2 Wochen Schonfrist. Zum letzten Mal. Ja, ja, ja. Ich meine es ernst. Warum müssen mir eigentlich immer alle ein Ultimatum stellen? Wir alle. Die vom Sozialamt auch. Nun lass dir nicht alles aus der Nase ziehen. Umschulung. Programmierer oder Webdesigner oder Webmaster oder was weiß ich denn. Das ist ja wunderbar. Endlich wieder geregelte Arbeit und Einkommen. Software, wie das schon klingt. Nach Kaugummi klingt das und Schaumstoffmatratzen. Du hättest natürlich lieber Sendemast. Jawohl. Ich bin Schlosser, verdammt nochmal. Software ist so etwas wie ganz feine Schlüssel. Willst du mich jetzt verarschen? Ich will, dass du dich endlich mal normal benimmst. Die zwingen mich dazu, vor blödsinnigen Computern zu hocken. Ich bin klettern gewohnt, 20 Meter hoch, ohne Netz, bloß ein Sitzgurt und den Schrauben so dick wie Unterarme. Und inzwischen kannst du nicht mal mehr einen Schraubenschlüssel halten vor lauter Liegen. Ach, in einer Woche ist die Kraft auch wieder da. Also, du benimmst dich jetzt 2 Wochen lang so, wie sich ein anständiger Ehemann benimmt. Ja, ja, ist gut. Es ist mir ernst. Gibt's eigentlich noch Kaffee? Das ist deine Antwort? Nee. Das ist eine Frage. Du hast überhaupt nichts kapiert. Weißt du, wieso ein Sozialamtsbesuch an den Nerven zerrt? Trotzdem musst du nicht so reden. Entschuldige nochmal, hast du halbwegs feste Leinen? Hä? Ja. Wenigstens siehst du dich ein. Ja, ist gut, bis nachher. Du redest ja gar nicht mit mir. Nee, mit Jens. Wenn du so weitermachst, bist du mich schon in einer Woche los. Pass auf wegen der Füchse. So, jetzt rennt sie wegen dir weg. Wieso wegen mir? Ja, das ist mir zu blöd, dir das jetzt am Telefon zu erklären. Ich hab ja bloß gefragt. Alles bloß wegen dieser blöden Hasen. Besser als Hasen jagen wir Geld verdienen, sonst schalten sie mir die Telefonleitung ab. Mensch, damit drohen die doch nur. Ja, ja. Die tun das nicht. Sonst können sie dir deine Sozialkröten nicht mehr vom Konto locken. Eine Kuh, die wenig Milch gibt, ist immer noch besser. Besser als was? Als was schon? Als ein Stier von mir aus. Ah. Du darfst die blöden Ziffern nicht so ernst nehmen. Das ist schon wieder eine Abbuchung. Verbindungsentgelt. Lacht einfach. Du legst jetzt auf. Sofort legst du auf. Sozialamt. Sieh schon wieder. Sozialamt. Ja, was ist denn los, verdammt nochmal? Sozialmenüausgabe. Und? Bitte rechts unten bestätigen. Was bestätigen? Bitte rechts unten Was soll ich bestätigen? Bitte rechts unten bestätigen. Wenn ich diese blöde Kuh erwische, dann ziehe ich hier einen Schraubenschlüssel. Bitte rechts unten bestätigen. Das mache ich die ganze Zeit, Mensch. Sie haben Ihr Menü aus dem Fenster geworfen. Ja, weil es ungenießbar war. Wir sehen uns gezwungen, Sie für den Rest der Woche aus der Zuteilungsliste zu streichen. Das ist mir völlig gleichgültig, aber vollkommen. Bitte bestätigen Sie Hab ich schon. Bitte bestätigen Ich hab Sie bestätigt. Meldung. Mir reicht Bitte das jetzt endgültig. Sie. So. Nun ist endlich Ruhe. Das darf wohl nicht wahr sein. Ja, ich komm ja. Ich komm ja schon. So, fertig. So. Wo hast du die Leinen und den Hammer? Glaubst du, ich hab sonst nichts zu tun? Ja. Ja, Bärbel ist abgehauen. Das Menü für den Rest der Woche ist gestrichen. Hast du es aus dem Fenster gekippt? Ja, was willst du mit dem Zeug sonst machen? Aus dem Fenster kippen. Siehste, und irgendwer hat das gemeldet. Das ist ja sowieso egal. Wo sind denn nun die Leinen und der Hammer? Hol sie ja schon. Was ist denn los mit dir? Sag mal, wenn alle rundherum durchdrehen... Meinst du mich? Nein, dich meine ich nicht. So. Hier ist der Hammer. Und da die Leinen. Ich habe noch 10 Heringe gefunden. Und jetzt gehen wir. sieht man selten. Und da ist eine Eule. Da auf dem Ahorn. Wenn es düster wird, dann siehst du mit der Kamera noch mehr Tiere. Weißt du, was die Sekunde kostet? Ja, hast du schon gesagt. Und da ist Bärbel. Wo? Da. Hallo. Man hat uns das Menü gesperrt für den Rest der Woche. Ich hab's gewusst. Ich hoffe, wir fangen Hasen. Da kann uns das Menü doch gestohlen bleiben. Wenn ihr einen erwischt. Na klar, erwischen wir einen. Guck mal, wir spannen das Netz ganz runter bis zum Boden. Und wo? Drüben auf dem Parkplatz. Auf der einen Seite ist der alte Zaun. Ach, die sollen alle in den Trichter laufen? Ja, genau. Gießen wir mal den Hammer? Ob die da freiwillig reinrennen? Nee, freiwillig nicht. Hoffentlich klappt das. Wenn wir jetzt eine Woche lang kein Menü kriegen. Ach du, beim nächsten Mal, da schnappen wir uns ein Reh. Ich wüsste gar nicht, wie man so ein Vieh... Oh, das kriegen wir schon hin. Mir läuft jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Wenn das nicht funktioniert, haben wir eine Woche lang nichts zu essen. Ach, irgendwas beschäftigst du uns schon. Du weißt genau, was man in unserem Supermarkt bekommt. Grünen Brei in Dosen. Und Bier in Dosen. Ich war mal in einem Shop. Da war alles zu haben. Kaviar und Schinken und was weiß ich noch alles. Also und wenn du bestellst, sagen die, dass das Produkt im Augenblick leider nicht lieferbar ist. Halt's Maul! Jetzt redet er auch schon so mit mir. Nicht mit dir, ich habe ein Gespräch in der Leitung. Guck auf den Zähler. Gib's mir. Ja, ich werde es dir gleich geben. Sex-Hotline, wä? Also schicken mir einfach dieses verdammte Gestöhne. Und der Gebührenzähler? Ja, der läuft und läuft und läuft. Jetzt schalt doch ab. Es lässt sich nicht abschalten, verdammt nochmal. Ach, jetzt ist es weg. Und? Wie viel? Zwei was? Zwei Frauen. Mensch, wie viel das gekostet hat. Ist mir vollkommen egal, sind ja nur Zahlen. Fiktiv, virtuell, verstehst du? Die haben deinen Code geknackt. Den musst du sofort ändern. Ach, und dann weiß ich nicht mehr, welcher jetzt gilt. Vor lauter Passwörtern und Code. Den musst du ihm aufschreiben. Ach, jetzt schreibe ich gar nichts. Jetzt wird das Netz gespannt. Die können jederzeit wieder jetzt anrufen. Ist nicht jederzeit. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie froh ich bin, dass ich mich nicht habe aufrüsten lassen. Das kleine Paket ist eine große Erleichterung. Ja, vor allem, wenn Sie deinen Code knacken. Jeder Fortschritt hat auch Nachteile. Newsroom. Halt Maul. Newsroom. Jetzt geht er schon wieder los. Und die Frau im Kopf, schon wieder Nachrichten. Noch 60 Sekunden. Wieso musst du eigentlich mein nicht... Mein Konto ist positiv. Und wieso ist dein Konto die positiv? Die neuen Fähigkeiten noch 50 Sekunden. Siehst du, wenn man sich nicht ganz blöd anstellt. Was soll das denn jetzt wieder heißen? Was machst du da? Muss alle machen. 40 Sekunden. Warum machst du das nicht? Was denn zum Teufel? Geschäfte aufmachen. Einfach eine Homepage. Noch 30 Sekunden. Wichtig ist nur, dass die Homepage gut aussieht. Och, und womit handelst du? Mit allem. Noch aber ich habe natürlich auch meine Spezialgebiete, ne? Siehst du, so einfach ist das. Nee, so einfach ist das nicht. Noch du machst einfach eine Homepage. Eine? Ich habe 53 Shops. Noch 53. Die Nachrichten. Eine großzügige Spende des Verbandes der Telekom-Anbieter hat es ermöglicht, das Sozialmenü für den Rest der Woche wesentlich zu verbessern. Wir liefern echtes Fleisch von echten Schlachttieren. Verbrecher! Was soll das? Ich beachte das nur. Verbrecher! Bestätigen Sie das? Mach ich ja! Er benimmt sich unmöglich. Und ich soll es aushalten. Was haben Sie gesagt? Verbrecher sind das. Alle! Ich glaube, es ist besser, er lässt sich wieder abrüsten. Wir brauchen die Kamera. Die Hasen erwischen wir in der Dämmerung nur mit der Nachtsichtoptik. Die liefern den Rest der Woche Menüs mit echtem Fleisch. Und ich sag noch, schmeiß das Essen nicht aus dem Fenster. Verbrecher sind das doch. Wir fangen Hasen. Da kannst das Sozialmenü gestohlen bleiben. Aua! Was ist? Ich hab mir auf den Daumen gehauen. Schon lange nicht mehr gearbeitet, was? Warum du nicht auf mich hören willst? Nie! Woher soll ich denn ahnen, dass man uns verpetzt? Damit muss man doch rechnen. So einer noch. Verbrecher sind das. Alle. Schmeiß das Essen einfach aus dem Fenster. Wenn ich den erwische, der das gemeldet hat, du. Und was verkaufst du alles? Du, alles. Man kann fertige Geschäftseinrichtungen zusammensetzen, wenn man geschickt ist. Hör genau zu. Nee, ich will das gar nicht hören. Dann musst du eben fasten. Wie funktioniert das? Ja, man kopiert einfach die fertigen Module von den Homepages der Erzeuger. Ist das nicht verboten? Warum? Die wollen doch nur verkaufen. Und wenn ich ihnen dabei helfe? Das ist doch alles gestohlen. Luftgeschäfte sind das. Ja, bei mir bleibt eine Handelsspanne hängen. Wie bei jedem Kaufmann. Und wann machst du dein erstes richtiges Geschäft auf? Nie. Wichtig ist nur, dass deine Homepage gut verlinkt ist, aber da gibt's auch ein paar Tricks. Könntest du so einen Trick nicht meinen, Otto? Och, wer will nicht. Weißt du, womit ich am meisten verdiene? Nee, das will ich auch gar nicht wissen. Sexartikel. Ich will das gar nicht wissen. Dann kannst du auch nichts verdienen. Ich bin Schlosser und Monteur für Sendemassen. Und ich bin Großhändler für Latexbekleidung. Bitte? Ja, du glaubst gar nicht, wie geil manche da drauf sind. Wenn du 100% aufschließt, das merken die gar nicht. Und die Telefongebühren? Ja, ich zahle sie nicht. Da musst du auch noch irgendwas anderes geben, womit man Geld verdienen kann. Ja, den Zusteller. Ja, Sherpa, das war schon immer mein Traumberuf. In 2 Wochen muss ich mich umschulen lassen. Ich richte dir so ein Geschäft ein, wenn du willst. Sexartikel. Oh mein Gott, von mir aus auch Schrotthandel oder sowas. Ich frage mich bloß, wer überhaupt noch arbeitet. Ja, das frage ich mich auch. Niemand. Die Putzfrau. Alles wird maschinell erzeugt. Computergesteuert. Nur Putzmaschinen gibt es keine. Wir müssen nie wieder arbeiten, verstehst du? Das ist doch herrlich. Das haben wir uns doch immer gewünscht. Wozu denn das blöde Spiel mit dem Sozialamt und dem Kontostand? Ach, ich guck meinen gar nicht an. Ja, du hast auch leicht reden mit 50 Geschäften. Ja, in Wirklichkeit ist es auch nur ein Geschäft. Es hat allerdings 53 verschiedene Fassaden, verstehst du? Nee. Nix als Webdesign, bunte Punkte, das genügt. Ich glaube, so langsam ist das dunkel genug. Siehst du was? Nee, ich muss erst die Kamera... Und? Der Gebührenzähler läuft immerhin schon. Siehst du Hasen? 20, 30, jedenfalls ziemlich viele. Die sitzen da wie eine Stammtischrunde. Na dann los! Halt mein Seil! Danke. Wir nehmen sie in die Zange. Okay, du links. Jetzt sehe ich sie auch, so graue Flecken. Oh Mann, sehen die lecker aus. Ja, los geht's, aber nicht zu schnell. Hey, da rennen welche weg. Seitlich vor dir. Schneller? Ja, schneller, viel schneller. Jetzt haben wir 10 oder 12 genau vorm Netz. Rennen? Ja, los, rennen. Siehst du die Hasen? 4 Hasen, die erwischen wir. Ah, einer ist mir zwischen den Beinen. Ja, aber 2 sind ja noch vor uns. Wo? Genau im Trichter. Jetzt, oh, jetzt springt einer. Ja, und? Hängt mit dem Kopf im Netz da. Wo? Genau wo? Vor dir, siehst du den nicht? Ja, pack ihn. Der zappelt doch wie verrückt. Ich weiß gar nicht, wo ich den packen soll. Pack ihn im Genick. Ja, jetzt. Und? Hast du ihn? Scheiße, nein. Mann, du stellst sie aber blöd an. Meine Hand ist einfach durch den Hasen durchgegangen. Da war kein Hase, nur das Bild von einem Hasen. Kein Hase? Hast du einen gesehen? Ich habe ja auch nur die kleine Aufrüstung. Die Hasen gibt das gar nicht. Wir sehen bloß welche. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Das ist nur ein Bild im Kopf. Weißt du, was das bedeutet? Kein Hasenbaden. Nee, das meine ich nicht. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie ich mich schon gefreut habe. Der Hasenbaden ist vollkommen egal. Das bedeutet was ganz anderes. Wir sehen was, was es gar nicht gibt. Wie der Eisbecher. Ja, herzlichen Glückwunsch, jetzt hast du's. Wer weiß, ob es das Reh da drüben ist. Ja, und noch mehr. Überhaupt gar nichts muss echt sein. Gar nichts. Ich habe mir doch mit dem Hammer auf den Daumen gehauen. Ja, das war der Hammer von früher, aber die neuen Sachen. Das Sozialmenü, das ist auch recht. Ich weiß nicht. Heute hat es wie püriertes Papier geschmeckt. Am Ende lieg ich zu Hause gar nicht auf der Couch, sondern in irgendeinem Kellerloch auf einer löchrigen Decke. Oder beim Bismarck-Eck und einem Bierautomaten. Vielleicht gibt es gar nichts von dem, was es gibt. Und wir sehen das nur, weil wir besoffen sind. Aber irgendwas muss es doch geben. Ja, das Sozialmenü. Und das kalte Bier aus der Dose, das gibt's auch. Im Kühlschrank steht noch mehr. Woher willst du das wissen? Vielleicht füllen die in Wirklichkeit Wasser in die Dosen. Und wir glauben bloß, dass wir besoffen sind? Und wer sagt mir eigentlich, dass es dich noch gibt? Oh, jetzt fährt man nicht komisch, ja. Aber den Kontostand gibt es gar nicht. Weil es keine Bank und kein Konto gibt, sondern nur blöde Zahlen auf dem Bildschirm in deinem linken Auge. Oh, das Sozialamt? Hast du das schon mal gesehen? Nee, hab ich nicht. Oh, also, scheiß drauf. Wenn ich programmieren könnte, dann würde ich einen riesengroßen Scheißhaufen programmieren, den man mit dem Pfeil im linken Auge auf alles schmeißen kann. Sogar das Minus auf dem Konto könnte man damit zuscheißen. Jetzt hast du die Hasen verschreckt. Das gibt keine Hasen. Ja eben, das gibt überhaupt nichts mehr. Das ist alles nur virtuell, alles. Die ganze Welt nur ein blödes Bild. Und die virtuellen Igel und Katzen und Rehe und Eichhörnchen, die rennen alle weg, verschwinden da im Dunkeln. Du, gib mir mal die Hand. Wieso? Damit du nicht auch verschwindest. Jens, ich werde nicht wieder. Was ist? Guck mal, wer da vorne auch gerade verschwindet. Wer? Bärbel. Was? Meine Frau. Tatsächlich? Da vorne. Du glaubst, die war auch nur virtuell? Was meinst du? Oh Mann. Du, entschuldige, ich glaube, ich guck mal zu Hause vorbei. Hä? Meine Frau... Ach, Jens. Ach komm, hör auf, bestimmt nicht. Na, ich guck lieber mal. Ach, warte, Jens, warte, ich komm mit. Ich bin gleich wieder da. Jens. Hey, jetzt warte doch mal, Jens. Jens? Jens? Jens! Sie hörten das Hörspiel Mittlere Aufrüstung von Andreas Rehnoldner. Es sprachen Otto, Peter Kämpfe, Bärbel, Svenja Pages, Jens, Jasper Vogt, Stimme des Sozialamtes, Ingeborg Kalweit, Zustellerin, Susanne Schrader, Eisverkäufer, Dirk Böhling, Nachrichtensprecher, Holger Postler, Stimme der Sozialmenüausgabe, Daniela Sadri und Anne Moll, Ton und Technik, Heike Langgut und Uschi Berlin, Regieassistenz, Eva Garte, Regie Hans-Helge Ott. Eine Produktion von Radio Bremen und dem Mitteldeutschen Rundfunk 2004. Redaktion Holger Rink. Bitte bestätigen Sie den Empfang dieses Hörspiels. Bitte bestätigen Sie den Empfang dieses Hörspiels. Hörspiel@radiobremen.de